北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 Beijing People's Broadcasting Station, Classroom on the Air, Cable FM 99.4. Guten Tag, ich bin Detlef Gärtner. 欢迎您继续收听广播系列讲座《德语三百句》。在这次节目中，我们学习第七课《问路》。 Jetzt lernen wir Lektion 7, Auskunft nach dem Weg. 在开始学习新的一课前，我们先复习一下上次课学习的内容。请朋友们听一下 Gärtner 先生是怎样打电话找米勒先生的。Braun am Apparat. Guten Tag, Frau Braun. Hier ist Gärtner. Ah, Herr Gärtner, guten Tag. Frau Braun, ich möchte Herrn Müller sprechen. Herr Müller ist leider nicht da. Rufen Sie bitte in einer Stunde noch einmal an. Gut, danke. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.现在我们一起来学习如何问路。我们在马路上打听要找的地方时，首先要客气地打声招呼，再说自己要找的地方。比如您现在要找市政厅，您就可以说 Entschuldigen Sie bitte, wo ist das Rathaus? 劳驾，市政厅在哪里？ Entschuldigen Sie bitte, wo ist das Rathaus? Entschuldigen Sie bitte, wo ist das Rathaus? Entschuldigen 是原谅对不起的意思，同样也可以用 verzeihen 这个词，意思一样。我们来读一读这两个句子。 Entschuldigen Sie bitte. Entschuldigen Sie bitte. Verzeihen Sie bitte. Verzeihen Sie bitte. 我们还可以用下面这个句型来问路，比如现在要去火车站，就可以这样说。 Könnten Sie mir sagen, wie ich zum Bahnhof komme? 您能告诉我去火车站怎么走吗 ？Könnten Sie mir sagen, wie ich zum Bahnhof komme? Könnten Sie mir sagen, wie ich zum Bahnhof komme? 在这里，我们为了表示礼貌和客气，用了情态动词 können 的第二虚拟式的形式，也就是 könnten。现在我们要去市政厅，也用这个句型，该怎么说呢 ？Könnten Sie mir sagen, wie ich zum Rathaus komme? 您能告诉我去市政厅怎么走吗 ？Könnten Sie mir sagen, wie ich zum Rathaus komme? Könnten Sie mir sagen, wie ich zum Rathaus komme? 如果要问车站在哪，怎么说呢 ？Wo ist die Haltestelle? 车站在哪 ？Wo ist die Haltestelle? Wo ist die Haltestelle? 如果离这里不远，人家会这样回答您 ：Sie ist nicht weit von hier. 离这不远。 Sie ist nicht weit von hier. Sie ist nicht weit von hier. 在问路的时候，我们经常碰到要拐弯或一直走。那么用德语怎么来表达呢 ？Gehen Sie die zweite Straße links. 请您从第二条马路往左拐。 Gehen Sie die zweite Straße links. Gehen Sie die zweite Straße links. 要是一直走怎么说呢？ Gehen Sie immer geradeaus. 请您一直往前走。 Gehen Sie immer geradeaus. Gehen Sie immer geradeaus. 要是朝右拐怎么说呢 ？An der Ampel rechts ab. 从红绿灯那里朝右拐。 An der Ampel rechts ab. An der Ampel rechts ab. 刚才我们学过了往右拐。 An der Ampel rechts ab. 往左拐。 An der Ampel links ab. 一直走。 Immer geradeaus. 现在我们把刚刚学过的句子连起来说一说。 Könnten Sie mir sagen, wie ich zum Rathaus komme? Es ist nicht weit von hier. Gehen Sie immer geradeaus, an der Ampel rechts ab. 下面我们来做一个小对话。Verzeihen Sie bitte, könnte Sie mir sagen, wo das Rathaus ist? Das Rathaus? Es ist nicht weit von hier. Gehen Sie die zweite Straße links, dann sehen Sie das Rathaus. Dankeschön. 下面我们说的慢一些，请您再听一遍。Verzeihen Sie bitte, könnten Sie mir sagen, wo das Rathaus ist? Das Rathaus? Es ist nicht weit von hier. Gehen Sie die zweite Straße links, dann sehen Sie das Rathaus. Dankeschön. 有时我们要去的地方比较远，需要乘车时常听到这样的句型。 Nehmen Sie bitte die Straßenbahn 6. 请您乘六路电车。 Nehmen Sie bitte die Straßenbahn 6. Nehmen Sie bitte die Straßenbahn 6. 那么乘电车到希勒广场怎么说呢？ Fahren Sie mit der Straßenbahn bis zum Schillerplatz. 请您乘电车到希勒广场。 Fahren Sie mit der Straßenbahn bis zum Schillerplatz. Fahren Sie mit der Straßenbahn bis zum Schillerplatz. 德国街道的名称常用人名来命名。希勒是德国的一个著名作家，他的名字再加上 Platz 广场这个名词，就成了希勒广场。我们读一下这个单词 ：Der Schillerplatz. Der Schillerplatz. 需要换车，比如要换乘地铁，用德语怎么说呢？ Dann steigen Sie in die U-Bahn um. 然后请您换乘地铁。 Dann steigen Sie in die U-Bahn um. Dann steigen Sie in die U-Bahn um. 下面请您听一个小对话。Könnten Sie mir sagen, wie ich zum Bahnhof komme? Zum Bahnhof? Das ist ziemlich weit. Sie können die Straßenbahn 6 nehmen. Sie fahren bis zum Schillerplatz, dann steigen Sie in die U-Bahn um und fahren bis zum Bahnhof. Vielen Dank. Bitte schön. 请再听一遍这个对话。Könnten Sie mir sagen, wie ich zum Bahnhof komme? Zum Bahnhof? Das ist ziemlich weit. Sie können die Straßenbahn 6 nehmen. Sie fahren bis zum Schillerplatz, dann steigen Sie in die U-Bahn um und fahren bis zum Bahnhof. Vielen Dank. Bitte schön. 有时我们对自己所选择的路线没有把握，那么可以问一问别人。 Ist das richtig zur Post? 去邮局走这条路对吗？ Ist das richtig zur Post? Ist das richtig zur Post? 如果错了的话，人家会告诉您的。 Sie gehen falsch. 您走错路了。 Sie gehen falsch. Sie gehen falsch. 现在我们练习一下本课出现的几个重要的单词和词组的发音。 Die Auskunft. Die Auskunft. Entschuldigen. Entschuldigen. Das Rathaus. Das Rathaus. Verzeihen. Verzeihen.Der Bahnhof, der Bahnhof, die Straße, die Straße, links, links, geradeaus, geradeaus, die Ampel, die Ampel, rechts, rechts, die Straßenbahn, die Straßenbahn.Nehmen, nehmen, der Schillerplatz, der Schillerplatz, die U-Bahn, die U-Bahn, umsteigen, umsteigen, freundlich, freundlich, richtig, richtig, falsch, falsch. 听众朋友们，今天的节目到这里就要结束了，感谢您的收听，咱们下次节目再见。 Auf Wiederhören。